Hör zu und sprich nach. Hier, Benno, für dich. Was ist das, Fabian? Ein Ball? Oh, das ist ein Puzzle. Das Puzzle ist interessant. Danke. Was ist das? Ein Puppenhaus? So ein Quatsch. Mach auf. Oh, das ist ein Teddy. Der Teddy ist nett.